Sie hat Louis Vuitton zum Geburtstag bekommen, doch die Schuhe sind so uncool und sie hofft, dass Mama das einsieht. Sie will keinen kleinen Krieg, da hat sie sich schnell die von Gucci geholt, denn das Geld ist ja da, die Eltern bezahlen, und wie schnell geht der Tag zu Ende, wenn man einen ständigen Run durch Geschäft unternahm, ich zur Ruhe gekommen. Typen geschleppt, jetzt müde im Bett, aber sie denkt nicht an Schlaf, stellt sich ins Bad, fertig gemacht und dann schnell in den Bar, sie ist Styler. Typen stellen sich an, um ihren Sekt zu bezahlen, aber keiner kommt direkt an sie ran. Sie hält die Distanz, Intellekt und Verstand sind nicht wichtig und plötzlich wird heftig getanzt. Zu einem schmusigen Song guckt sie super gekonnt, Drehaugen, Männer glauben an eine gute Chance mit dem sexy Gang im Kleid von Gabbana. Doch fuck, was ein Drama, sie lässt keinen Rand. Check, ey, für den Mann. Sie ist Styler. Styler vom Herrn. 400 Euro Top, scheiß auf den Weg. Sie ist Styler. Stylt einfach gern. Die Sonnenbrille sitzt, sie ist heiß und begehrt. Sie ist Styler. Styler vom Herrn. 400 Euro Top, scheiß auf den Wert. Sie ist Styler. Stylt einfach gern. Das Geld auf dem Konto, sie weiß nicht woher. Er sieht cool aus, hat sich einer angelacht. Und diese Tight Jeans juckt ihn die ganze Nacht. Doch weil die Schlampe es mag, guckt er relaxed. Und zack, hat er grad wieder eine gecheckt. Er ist nicht angepasst, kein Standard-Cut. Trinkt Mate die Haare im Undercut. Smartphone passt klar farblich zum Rest. Keine Sparmaßnahmen, das hat Papa geblecht. Die Nacht durchgezecht und fuck schnell im Bett. Der Kumpel macht Schluss, er knackt seine Ex. Er ist Styler. Zu cool für die Welt, aber leider sieht er sein Problem nicht selbst. Er ist Styler. Styler vom Herrn. 400 Euro Jeans, scheiß auf den Wert. Er ist Styler. Stylt einfach gern. Die Sonnenbrille sitzt, der ist heiß und begehrt. Er ist Styler. Styler vom Herrn. 400 Euro Jeans, scheiß auf den Wert. Er ist Styler. Stylt einfach gern. Das Geld auf dem Konto, er weiß nicht woher. Style hin, Style her. Möchte gern Style her. Möchte gern Style her. Style hin, Style her. Möchte gern Style her. Möchte gern Style. Styler vom Herrn. 400 Euro Jeans, scheiß auf den Wert. Styler. Stylt einfach gern. Die Sonnenbrille sitzt, der ist heiß und begehrt. Styler. Styler vom Herrn. 400 Euro Jeans, scheiß auf den Wert. Styler. Stylt einfach gern. Das Geld auf dem Konto, er weiß nicht woher.